Editorial. Ein großes Hallo an alle zukünftigen GefährtsternInnen. Es liegt eine Menge in der Luft und in dieser Ausgabe ist wieder ein schwarz-buntes Potpourri zu entdecken, das euch hoffentlich neugierig macht. In Frankreich gehen immer noch viele Menschen auf die Straße, um ihre Wut gegen weitere Beschneidungen ihrer Rechte durch die neuen Arbeitsmarktreformen zu zeigen. In der Türkei wurde, zum Anfang der Pridevek, eine GFT-Demonstration nahe des Taksim-Platzes von Cops angegriffen und in Berlin ein Hausprojekt teilgeräumt und ihre öffentlichen Räume bestohlen. Und das ist leider nur ein kleiner Ausschnitt, wie ihr in den Kurzmeldungen aus aller Welt nachlesen könnt. Staaten versuchen mit aller Macht unsere Ideen von Selbstbestimmung zu zerstören. Das kostet viel Kraft, aber wir halten dagegen so gut wir alle können, denn auch das wird zum Glück immer wieder deutlich. Doch um gemeinsam wichtige Schritte hin zu einer befreiten Gesellschaft zu gehen, sind nicht nur die Auseinandersetzungen mit der Gesellschaft wichtig, auch innerhalb von unseren Bewegungen ist das mehr als relevant. Wir dürfen nicht vergessen, dass auch wir alle in dieser Welt sozialisiert wurden und mit ihren Wahrheiten aufgewachsen sind. Daher sind in dieser Ausgabe zwei Texte, die nachfragen und erklären, warum es wichtig ist, aufeinander Acht zu geben und sich eigener Privilegien bewusst zu werden. Einerseits ist dies der Text »Privilegien in Frage stellen«. Hier geht es um die Situation von AktivistInnen, die sich im internationalistischen Kontexten, zum Beispiel in Rojava, engagieren und ihre eigenen Privilegien dabei vergessen. Zum anderen der Text »Drogen für eine befreite Gesellschaft«, der die Allgegenwärtigkeit von Drogen und die fehlende Sensibilität mit Betroffenen von Drogenmissbrauch, auch innerhalb von anarchistischen Kreisen, kritisiert. Empfehlen können wir euch noch die No Border Webserie, die über emanzipatorische Aktivitäten an verschiedenen Orten berichtet. Das Projekt vom Sur Negro Kommunikationskollektiv wird in dieser Ausgabe vorgestellt. Wir erwarten weitere Folgen mit Spannung, weil wir alle voneinander und den Kämpfen, die wir führen, lernen können. Und ja, es ist Sommer. Also schnappt euch eure FreundsternInnen und GefährtsternInnen, diskutiert mit ihnen über diese Ausgabe am Badesee, lasst die Füße baumeln, aber vergesst dabei bitte nicht, diese Welt zu verändern. Es grüßt euch. Das Gaido-Redaktionskollektiv. Weltweit. Über den Tellerrand geschaut, Teil 2, rund ums Casa Fulnitzer. Der folgende Bericht soll eine kleine Zusammenfassung dessen sein, was wir in Santiago de Chile erlebt haben und für berichtenswert halten. Von Popov. Da wäre zuerst das Casa Fulnitzer, welches uns freundlich aufgenommen hat und in dem wir für einige Zeit untergekommen sind. Es befindet sich im Zentrum von Santiago de Chile, ungefähr 10 Minuten von der Moneda, dem Präsidentenpalast, entfernt, in einem großzügigen, unsanierten Altbau. Seit 10 Jahren genutzt versteht es sich selbst als Centro Social und bietet mit 2 Veranstaltungsräumen, einer großen Küche und einem Archiv, Werkstattraum, Platz für unterschiedlichste Veranstaltungen. Zudem gibt es noch die 2 Räume der Stammcrew mit Küche, Bad und einem Gästezimmer sowie dem obligatorischen Lagerraum alias Fahrradwerkstatt, in dem sich alles ansammelt, was gerade so rumliegt. Ein kleiner, überdachter Innenhof mit vielen Pflanzen rundet das Ganze ab und macht das Casa Fulnitzer zu einem Ort, an dem Mensch ohne Not mehrere Regentage verbringen kann, ohne die Außenwelt zu betreten. Regentage sind sogar besonders spannend, denn dann kann Mensch Töpfe aufstellen, um eindringendes Wasser aufzufangen und gemeinsam herausfinden, warum der Strom schon wieder weg ist. Und wenn die Kühlschränke dann geradeaus sind, bietet es sich doch an, von ihnen ausgehend mal wieder richtig Ordnung ohne Herrschaft in der Gemeinschaftsküche zu schaffen. Die gesamte Zeit über gab es viele Veranstaltungen, von manchen wurden wir als Gäste geradezu überrascht, da unsere Fragen an den verbleibenden Bewohner nicht selten mit »Keine Ahnung« und »Weiß nicht« beantwortet wurden. Doch bis auf das Öffnen der Türen gab es für uns nie was zu tun, Da alle Gruppen sich selbst kümmern und danach den Veranstaltungsbereich Besenrein verlassen, neben der Cucina Comunitaria und dem Anarchosyndikat SOV, welche die Räume regelmäßig nutzen, gab es in der Zeit hier mehrere Konzerte mit Bar, Buchvorstellungen, Videodrehs, einen feministischen Selbstverteidigungskurs und eine 2 Abende umfassende Antirepressionsveranstaltung. Die Cucina Comunitaria, Gemeinschaftsküche, möchte ich nun etwas näher vorstellen. Es handelt sich um eine Gruppe, welche zurzeit einmal pro Woche einen selbstorganisierten und unkommerziellen Essensbringdienst betreibt. Viele Menschen haben zu wenig Zeit, um sich eine gesunde, warme Mahlzeit zu kochen, zudem sind die Preise für Lebensmittel gemessen am Einkommen vieler Menschen hoch. Die Cucina Comunitaria möchte genau dieses Problem lösen. Die Mitglieder bringen sich je nach Möglichkeit, idealerweise einmal pro Monat plus x, in die Gruppe ein, indem sie einkaufen, kochen oder das Essen per Fahrrad verteilen. Die Lebensmittel werden bis zum Nachmittag frisch eingekauft und zur Küche gebracht. Dort werden sie ab 18 Uhr zu so vielen Mahlzeiten verkocht, wie die Mitglieder für den Tag bestellt haben. Ab 21 Uhr holen die Verteiler unterstrich-innen das Essen, welches in wiederverwendbaren Boxen transportiert wird, ab und bringen es je nach Wunsch nach Hause, auf die Arbeit oder in die Universität. Des Weiteren kann Mensch auch zum Essen ins Casa Fulnica kommen. Die Kosten belaufen sich auf 500 Pesos, ca. 65 Cent, pro Mahlzeit und alle Mahlzeiten sind frei von tierischen Produkten. Über die Auswahl der Gerichte wird im Vorfeld abgestimmt. Das organisatorische Prozedere versucht die Gruppe größtenteils über elektronische Kanäle zu klären, um mehr Zeit für wesentliche Dinge zu haben. Um optimale Lösungen für ihre Gruppe zu finden, nutzen sie zudem statistische Auswertungsprogramme. Cucina Comunitaria existiert nun seit etwa einem Jahr und zählt um die 40 Mitglieder. Unsere Beobachtungen bestätigen ihr Konzept. Jede Woche sehen wir andere Menschen in der Küche, die verschiedenste, vollwertige Gerichte zubereiten. In einem Gespräch sagte uns ein Mitglied, es sehe das Potenzial, dass die Gruppe in den nächsten Jahren auf 3.000 Personen anwachse bzw. sich in Santiago de Chile weitere Cocinas gründen würden. Allerdings äußerte er auch Bedenken, was die weitere Entwicklung der Gruppe betrifft. Die Grundprinzipien der Gruppe seien zwar durch und durch anarchistisch, allerdings kommt in ihnen das Wort Anarchie nicht explizit vor, um mehr Menschen ansprechen zu können. Dies berge allerdings die Gefahr in sich, dass die Gruppe ihre emanzipatorische Ausrichtung verlieren könnte und die Menschen nur ihre ungenügenden Lebensbedingungen verwalten, anstatt zu bekämpfen, was sie unterdrückt. Für uns auffallend war, dass sich sowohl in Gruppen als auch an Veranstaltungen unterschiedlichste Menschen jeden Alters und Geschlechts beteiligten und die Verhältnisse zumeist ausgeglichen waren. Häufiger waren eher mehr Frauen als Männer wahrnehmbar. Positiv überrascht waren wir auch vom Umgang mit Straßenhunden. Hier im Haus lebt Perashika, eine Hündin, welche sich vollkommen frei bewegt, ab und zu mit uns spazieren geht, wenn sie Lust hat und am Wochenende zumeist für mehrere Tage unterwegs ist, da sie weder Lärm noch Trubel mag. Ansonsten findet Mensch auf den Straßen von Santiago de Chile alle Arten von Promenadenmischungen. Von klein bis groß streunern sie allein oder im Rudel durch die Stadt oder chillen an ruhigen Orten herum. Dabei sind sie zumeist entspannt und scheinen nach der Devise, je niedlicher ich bin, desto mehr Futter bekomme ich, zu leben. Als es letzte Woche kälter wurde, tauchten plötzlich Straßenstände mit Hundedecken auf und in den darauffolgenden Tagen sahen wir einige Hunde, welche mit denselben bekleidet durch die Gegend liefen. Ein Rüde soll während der Studierendenproteste 2011 sogar als Negro Matapacos, in etwa schwarzer COP-Killer, zu solcher Berühmtheit gelangt sein, dass einige Menschen eine Dokumentation über ihn drehten. Die Studierenden- und Schülerunterstrichenen Proteste dauern seit 5 Jahren an. Die Kernforderungen, welche uns im Anschluss an eine Demonstration mit 100.000 Teilnehmer-Innen genannt wurden, lauten: Freie Bildung für alle und Verbesserung der Qualität. Studieren in Chile sei sehr teuer und die Reformen der Regierung seien nicht weitgreifend genug und werden als Versuch gewertet, die Protestierenden zu spalten. Insgesamt liegt das Verhältnis von privaten zu öffentlichen Ausgaben für Bildung bei 80-20%. Kein Wunder also, dass es nach der Demonstration zu Auseinandersetzungen mit den Mitwasserwerfern, Guanasi Spuklama, und Räumpanzern, Zorillo Stinktier, ausgestatteten Karabirks II, Pacoscopes, kam. Am 1. Mai versammelten sich in Santiago de Chile viele Menschen in zwei verschiedenen Demonstrationszügen, welche vom nahezu gleichen Startpunkt aus in entgegengesetzte Richtungen liefen. Neben dem Marcha Class Estay Combativa, welchem wir uns zusammen mit 40.000 Menschen anschlossen und den Mensch als klassenkämpferisch bezeichnen kann, gab es noch den offiziellen Marsch der CUT, Central Unitaria de Trabajadores de Chile, der der sozialistischen Regierungspartei nahesteht und als reformistisch angesehen wird. Am Marcha Class Estay Combativa beteiligten sich verschiedenste linke Parteien und revolutionäre Organisationen wie Trotzkisten, Guevaristen, Kommunisten, Gewerkschaften sowie unterschiedliche anarchistische Gruppen. Wir umgingen geübt die Vorkontrollen und tauchten im bunten Trubel unter. Am Treffpunkt hatten sich natürlich schon die obligatorischen Straßenhändler-Innen eingefunden, welche neben Essen und Getränken heute auch Fahnen im Angebot hatten. Die unterschiedlichen Organisationen nutzten die Wartezeit, um ihre Flyer und Pamphlete untereinander auszutauschen, die Samba-Gruppen trugen Schminke auf und trommelten sich warm. Ein paar Menschen gaben Interviews und es wurden viele Fotos gemacht. Während des Marsches, welcher keine direkte Polizeibegleitung hatte, die Gerätschaften standen aber natürlich schon hinter jeder Straßenecke bereit, gab es revolutionäre Parolen, Tanz, Musik, Feuerwerk und Menschen, welche die anliegenden Gebäude mit Plakaten und Spraydosen politisierten. Lebendig war auch die Erinnerung an die Opfer der Diktatur und die Opfer von Minenunglücken. Außer den revolutionären Massen und den Karabirks war allerdings kaum ein Mensch auf den Straßen unterwegs. Nach anderthalb Stunden erreichte die Demonstration den Ort der Abschlusskundgebung. Dort angekommen befolgten wir schon nach kurzer Zeit den Rat eines Genossen: Wenn ihr den ersten Wasserwerfer in Bewegung seht, habt ihr noch eine halbe Stunde, um zu gehen, und gingen, da wir eine Konfrontation auf jeden Fall vermeiden wollten. Ausländern ist es nämlich verboten, sich an politischen Veranstaltungen zu beteiligen. Wegen Verstoßes wurden schon Menschen in ihr Herkunftsland abgeschoben. Das ist Demokratie 2016 in Chile. Oder wie hier an viele Wände getagt wurde: 1984 is NOW. Weitere Infos: 1 Casa Vuelneza.wordpress.com, 2 Cocina Comunitaria.org, www.youtube.com. Das Präsentationsvideo: 1 GmbH.cl/2012/09. 2 Das X steht vor O und A und ist im Spanischen die unaussprechliche Gender-Variante. Kurzmeldungen aus aller Welt. Die Kurzmeldungen, die wir hier zum ersten Mal und hoffentlich in Zukunft regelmäßig zusammenstellen, kommen diesmal leider nur aus Europa, im weiteren Sinne, und handeln oft von Repression gegen Anarchist-SternInnen. Zumindest 2 Teres dürfte aber nicht an einer Fehlauswahl unsererseits liegen, sondern an der globalen Tendenz der Herrschenden, gegen ihre radikalen Gegner SternInnen immer härter vorzugehen. Tschechien. Die 4. Anarchistische Buchmesse in Prag fand am 14. Mai im autonomen Zentrum Klinika statt. Es gab ein vielfältiges Programm und die Anarchistik Fedake nutzte die Messe, um Publikationen mit ihrer Beteiligung zu den Themen Geschichte des Anarchosyndikalismus, Antirassismus und Antifaschismus sowie die aktuelle Ausgabe ihrer Zeitschrift Existence vorzustellen. 2 Versuche, das autonome Zentrum Klinika zu liquidieren, wurden zurückgeschlagen. Ein anonymer Anrufer erklärte zweimal, in dem Zentrum befinde sich eine Bombe mit Zeitzünder. Am 20. Mai stürmte und räumte die Polizei das Zentrum deswegen, musste aber, nachdem nichts gefunden wurde, den Zutritt bald wieder gewähren. Am 24. Mai wehrten sich 200 Menschen gegen die Räumung, die Polizei nahm 16 fest und verwüstete das Zentrum. Es gab natürlich wieder keine Bombe. In der folgenden Nacht wurde die Klinika wieder besetzt. Das Gerichtsverfahren über die Nutzung des Hauses läuft weiterhin. Am 9. Juni ist der inhaftierte Anarchist und Tierbefreiungsaktivist Martin Ignak, der des Terrorismus beschuldigt wird, in den Hungerstreik getreten. Zuvor hatte der oberste Gerichtshof ein Urteil, das seine Freilassung erwirkt hätte, aufgehoben. Martin befindet sich nun seit 13 Monaten in Untersuchungshaft. Ihm und vier anderen wird infolge der Operation Phoenix vorgeworfen, einen Terroranschlag auf einen Zug geplant zu haben. Nachdem alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft wurden, um ein objektives Verfahren zu erreichen, entschied er sich zum Hungerstreik. Mehr und aktuelle Infos auf antifenix.enoblogs.org und auf Deutsch unter abcj.blackblogs.org/2016/06. Griechenland. Der totale Wehrdienstverweigerer Deschatzi Vasilaiadis stand am 2. Juni vor Gericht. Für das wiederholte Verweigern des Militärdienstes drohte ihm eine Haftstrafe. Er erklärte, in diesem Fall in den Hungerstreik zu treten und fordert das Ende der Verfolgung der Totalverweigerer. Seine ganze Erklärung ist auf Englisch nachzulesen unter asmpa.sbvblogs.net. Slowenien. Die autonome Fabrik ROG in Ljubljana ist seit 2006 besetzt und einer der wichtigsten autonomen Räume in Slowenien. Das ROG ist eine große, alte Fabrik in Ljubljana, der Hauptstadt von Slowenien, die 2006 besetzt wurde und seitdem zu einem sozialen, künstlerischem und unkommerziellem Zentrum mit über 15 Kollektiven in über 35 verschiedenen Freiräumen im Gebäude gewachsen ist. Zusätzlich ist das ROG ein Ort, an dem Geflüchtete sich selbst organisieren, sich zusammen mit antirassistischen AktivistInnen treffen und sich einfach aufhalten können. Das Zentrum ist akut von der Räumung bedroht, ein Teil der Fabrik soll abgerissen werden, um Platz für Baugrund zu schaffen. Um sich dagegen zu wehren, wurde vom 4. bis zum 14. Juni, dem Stichtag der Räumung, im Zentrum ein Festival organisiert. Am 6. Juni versuchte der Bürgermeister mithilfe privater Sicherheitsdienste und der Polizei die Fabrik zu räumen, einigen hundert Menschen gelang es jedoch, den Angriff abzuwehren. In der Nacht vom 9. auf den 10. Juni versuchten wiederum bewaffnete Neonazis, das Zentrum zu stürmen. Die Attacke konnte abgewehrt werden, wobei einige Menschen verletzt wurden. Am 14. Juni entschied das lokale Gericht, die Zerstörung des Gebäudes auszusetzen, bis das Gerichtsverfahren beendet ist. Die slowenischsprachige Website des ROG ist unter teovana.org zu finden, aktuelle englischsprachige Infos unter en.skuat.net/tag/autonomo-us-faktory-rog, ausführlichere deutschsprachige Infos zur Lage mit Stand 10.6. unter linksunten.indymedia.org/de/enode. Und es gibt auch einen Wikipedia-Eintrag über das Zentrum, en.wikipedia.org/wiki-rog-runde-faktory-runde-zu. Frankreich. Die Proteste gegen das neue Arbeitsgesetz in Frankreich gehen weiter. In dieser Ausgabe findet sich dazu ein Artikel von einem Mitglied der Föderation Anarchiste. Kontinuierliche aktuelle Informationen in deutscher Sprache finden sich, aus zwei unterschiedlichen inhaltlichen Positionen, unter lebernet.de/kategor-y-internationales sowie linksunten.indymedia.org/user/3092. Italien. Am 25. Mai ist gegen 12 AnarchistInnen ein Aufenthaltsverbot für die Stadt Turin ausgesprochen worden. Die Aufenthaltsverbote gelten erst einmal für 6 Monate und können verlängert werden. Das bedeutet, die Betroffenen sind vollkommen aus ihrem Leben und ihren politischen Projekten gerissen. Der Hintergrund ist eine Aktion letzten Dezember gegen eine Firma, die unter anderem das Abschiebegefängnis in Turin mit Essen beliefert. Es ist dokumentiert, dass das Essen für die Gefangenen des Abschiebegefängnisses voller Maden und Schimmel ist. Die AnarchistInnen haben dem Unternehmen, das auch Schulen beliefert, bei einem Tag der offenen Tür einen Besuch abgestattet, um die BesucherInnen über seine Verbindung mit dem Abschiebegefängnis zu informieren. Am 10. Juni erklärten die 12, dass sie in die Stadt zurückgekehrt seien. Damit verletzten sie bewusst das vom Gericht ausgesprochene Verbot, um weiter an den Kämpfen gegen Abschiebungen und Zwangsräumungen teilzunehmen. Am 15. Juni wurde das Aufenthaltsverbot von einem Gericht aufgehoben. Weitere Informationen dazu unter links unten.indymedia.org/de/ennode. Aserbaidschan. In Baku haben 2 Anarchisten am Vorabend des 10. Mai das Denkmal des Ex-Präsidenten Aliyev mit dem Spruch »Glückliche Sklaventage« versehen. Der Geburtstag des Präsidenten am 10. Mai wird in Aserbaidschan unter seinem Sohn und Nachfolger im Amt aufwendig gefeiert. Die Polizei hat daraufhin versucht, den beiden Drogenbesitz unterzuschieben, das heißt, sofern sie ihre Aktion nicht öffentlich bereuen, drohen ihnen bis zu 12 Jahre Haft. In Aserbaidschan gibt es aktuell um die 100 politischen Gefangenen. Lokales. Alex Galatzka ist tot, anstelle eines Nachrufes. Von Frank Tengterer, Faut. Am 3.6.2016 ist unser Freund, Genosse und Kollege Alex im Alter von 55 Jahren gestorben. Trotz seines viel zu kurzen Lebens, gehört Alex zu den Menschen, über die man das eine oder andere Buch füllen könnte. Ich werde, dank der Hilfe vieler FreundInnen von Alex, mit einigen Worten versuchen, einen Einblick in sein bewegtes Leben zu geben, der hoffentlich seiner Person ansatzweise gerecht wird. Alex hatte eine viel zu kurze Kindheit mit glücklichen Tagen in Bialka, sprich, Biauka, in der Tatra, dem Heimatdorf seiner Mutter, wo er immer die Ferien verbrachte und mit seinen Cousins das Dorf auf den Kopf stellte und ordentlich Scheiße baute. Mit der Flucht der Eltern über die Adria-Route war das vorbei. Stattdessen machte er Bekanntschaft mit dem europäischen Lagersystem, zumindest in Italien und Deutschland. Mit 11 Jahren kam er nach Düsseldorf, mitten hinein in einen sogenannten sozialen Brennpunkt, Düsseldorf-Garat, Chorelli-Straße und Schwarzer Weg. Diskriminierung und Schlägereien waren an der Tagesordnung und mittendrin ein entwurzelter Alex. Eine Freundin von Alex schrieb: Ich kann mich noch an die Zeit der Hausbesetzungen erinnern, das war 1981. Aus dieser Zeit stammt die Geschichte, wie Alex die Bullen um das Benrather Schloss gejagt hat, oder war es doch umgekehrt? Ich muss zugeben, ich fühlte mich in den Häusern V41, nur wenige Häuser vom Faut-Lokal V6 entfernt, und Dresdner Bank, Benrath und in der Szene nicht zu Hause. Alex ging voll und ganz darin auf. Bei den AnarchistInnen fühlte sich Alex besonders wohl. Hier entstand sein politisches Bewusstsein, seine Gesinnung, die er bis zuletzt und darüber hinaus behielt. Besonders angetan hatte es ihm der Anarchosyndikalismus. Nicht nur als Theorie oder Geschichte, sondern auch in der Praxis. Dazu später etwas mehr. Spätestens in den 90er Jahren war Antifaschismus ein weiteres großes Thema für ihn. Als aktiver Antifaschist tat er so manches, was den berühmten Lampenputzer aus Erich Mühsam Gedicht zum Schreiben seines Buches animiert hätte. Dabei bewahrte er aber immer den Überblick und, wo Alex war, war immer Ruhe, auch mitten in den wildesten Auseinandersetzungen. Alex gab Halt nicht nur in der politischen Auseinandersetzung und auf der Straße. Irgendwann fing er dann als Schreiner, in der Technik des Düsseldorfer Schauspielhauses, an. Da hätte er fast etwas mit Gustav Landauer gemein. Dieser war 1919 an das Schauspielhaus berufen, ging aber wegen der revolutionären Ereignisse nach München, um zusammen mit Erich Mühsam in der Räterepublik zu wirken. Landauer wurde, nach der Niederschlagung der Räterepublik, von der Reaktion erschlagen. Als Anarchosyndikalist tat Alex, was er tun konnte, aufgrund der besonderen Situation im Schauspielhaus, halt im Betriebsrat, auch wenn der Traum ganz anders aussah. Eine Kollegin erinnert sich, ich habe ihn im Jahr 2007 oder 2008 im Betriebsrat des Schauspielhauses kennengelernt. Er war es, der mir den Anarchismus nahegebracht hat, was sich wirklich wie eine kleine Erleuchtung anfühlte. Nachdem ich von seiner Krankheit erfahren hatte, intensivierte sich der Kontakt und die Freundschaft noch. Er hat mich maßgeblich politisch und menschlich, keine Ahnung, ob Mensch das überhaupt trennen kann, geprägt. Seit Beginn der 90er Jahre war er Teil eines Zirkels, der sich regelmäßig traf, eine Art anarchistischer Think Tank. Dort wurde theoretisiert, anarchistische Positionen zu tagesaktuellen Ereignissen entwickelt, Taktiken zum Agieren in nicht-anarchistischen Gruppen entwickelt und vieles mehr. Über die Jahre entstand so auch ein Freund-Stern-Innenkreis, der mehr war und ist als eine reine Politgruppe. Besonders gefreut hat mich, dass er es sich im November 2015 nicht nehmen ließ, zur 1-Jahr-Feier unseres VOUT Ladenlokals, Büros, dem V6, zu kommen. Schon vorher hatte er es finanziell unterstützt. Er nahm lebhaft an der Entwicklung des Büros und unserer Aktivitäten teil. Regelmäßig informierte ich ihn über die Kontakte und Arbeitsrechtsfälle, die wir bearbeiteten. Er stand mit Rat zur Seite und war sichtlich froh über jeden noch so kleinen Sieg, den wir zusammen mit den ArbeiterSternInnen, die sich hilfesuchend an uns gewandt haben, erringen konnten. Wenn ich mich an die letzten Wochen und Stunden mit Alex erinnere, so stelle ich fest, dass die Themen seines Lebens bis zuletzt für ihn wichtig waren. Jeden Mittwoch trafen wir uns in einem kleinen Kreis bei ihm am Bett und tauschten uns aus über die sozialen Bewegungen, wie Maria Granate, insbesondere weil sie unter anderem auch eine globale Dimension hat. Das Erstärken des europäischen Faschismus. Die Situation der Flüchtlinge innerhalb Europas und an seinen Außengrenzen. Auch unter dem Aspekt des Lagersystems, seiner Kontinuität und seiner neuen Erscheinungsformen. Gewerkschaftsfeindliche Reformen diverser Regierungen, in Deutschland zum Beispiel das sogenannte Tarifeinheitsgesetz. Den Arbeitskampf bei Amazon, seine europäische Dimension und die Schwierigkeiten der Gewerkschaften, sich zu koordinieren. Aber auch die Konkurrenzkämpfe oder das Unverständnis, wenn unterschiedliche Gewerkschaftskonzepte aufeinandertreffen. Die aktuelle Streikwelle in Belgien und natürlich auch über Nuit Debout, das Loïc Revel und die Kämpfe in Frankreich. Mit Alex Tod hört das alles weder für mich, noch seine anderen Freund-Sterninnen, Genoss-Sterninnen und Kolleg-Sterninnen auf. Wie Joe Hill einst vor seiner Hinrichtung schon gesagt hat und wie Alex es wohl auch sagen würde, don't mourn, but organize. Wir werden uns weiter organisieren, aber wir werden uns auch die Zeit nehmen, in so mancher stillen Minute, seiner zu gedenken, vielleicht bei einem Glas guten Wodka. Zu guter Letzt noch ein Gruß an Alex, den spanischsprachige und deutschsprachige Anarchosyndikalist Sterninnen auf der ganzen Welt ihren Toten widmen. Möge die Erde dir leicht sein. Postskriptum. An seinem Todestag informierte mich seine Frau, dass Alex sich zur Trauerfeier weder Blumen noch Kränze oder anderes in dieser Art wünscht. Stattdessen sollen die Freund-Sterninnen, Genoss-Sterninnen und Verwandten lieber die VOUT finanziell unterstützen. Mit mir und den anderen hatte er nie darüber geredet. Bankverbindung der VOUT. Gewerkschaft für alle Berufe. Volksbank Rhein-Ruhr EG. IBAN D25 35506038611252000005. Analyse und Diskussion. Solidarität nicht mit den Falschen. Entgegnung auf den Artikel Boykott. Auf jeden Fall Solidarität. In der vorletzten Gaida W. No. 65, Mai 2016, sind zwei Artikel zur Boykott, der Investieren und Sanktionieren Bewegung, BDS, gegenüber Israel veröffentlicht worden. Dem ersten, sich gegen den Boykott richtenden Artikel Antisemitismus boykottieren, sind viele gute Argumente zu entnehmen, der unter dem Titel Boykott. Auf jeden Fall Solidarität, laufenden Erwiderung darauf weniger. Deswegen soll hier der Versuch unternommen werden, auf die Schwachstellen von BINS-Argumentation hinzuweisen. Die Frage, ob die Boykottbewegung nur die palästinensischen Gebiete nicht mehr unter israelischer Kontrolle haben oder lieber doch gleich ganz Israel von der Landkarte verschwinden sehen will, ist leicht zu beantworten, mal so, mal so. Der zentrale BDS-Text der sogenannten palästinensischen Zivilgesellschaft fordert von Israel schlicht das Ende seiner Besetzung und Kolonisierung allen arabischen Landes. Erste. Das kann das eine oder das andere heißen. Die Vermutung liegt nahe, dass sich mit dieser uneindeutigen Formulierung in Richtung Westen immer sagen lässt, dass damit nicht Kern Israel gemeint ist und nach innen bzw. im arabischen Raum klar das Ende Israels verstanden werden dürfte. In den besetzten Gebieten liegt das nicht zuletzt an einer seit der zweiten Intifada, ab 2000, von der palästinensischen Autonomiebehörde, also dem palästinensischen Quasi-Staatsapparat, mit betriebenen Kampagne, deren Antisemitismus und Nationalismus sich gewaschen hat. Minister der Behörde bezeichnen Juden essentialisierend etwa als Dämonen und stellen Israel als ein Werk des Teufels dar. Diese Liste ließe sich lange fortsetzen. Zweitens hat der Autor der Widerlegung ein Problem damit, dass im boykottkritischen Artikel mit einer Antisemitismusdefinition eines Rechten gearbeitet wird. Selbstverständlich sollte man sich überlegen, wer sich welche Definitionen ausdenkt und ob diese bestimmten Interessen geschuldet ist. Aber allein der Punkt, dass jemand Klarstellung bezieht und ansonsten eine Menge Positionen vertritt, die zu Recht zu kritisieren sind, ist noch keine vernünftige Kritik. Es ist ein schlecht abstrakter Einwand, weil er sich gar nicht mit dem Inhalt auseinandersetzt, der da vorgetragen wird, nämlich mit der Frage, ob man Kritik an Israel einfach von Antisemitismus unterscheiden kann. Wird Israel dämonisiert, delegitimiert und es werden Doppelstandards an das Land angelegt, wird in aller Regel Antisemitismus die Grundlage dafür sein. Dazu war im Kasten im Anschluss an den Artikel einiges gesagt. Das ist eben etwas anderes als eine allgemeine Staatskritik zu formulieren, unter die neben Argentinien und Deutschland auch Israel fällt, dann redet man aber weder vom Existenzrecht, was immer das sein soll bei einem Machtapparat, noch geht es dann vernünftigerweise darum, von Israel das Superlativ eines bösen Staates an die Wand zu malen. Zum Apartheidsbegriff übersieht der Autor der Erwiderung etwas, diesen Vorwurf gibt es in der Boykottbewegung durchaus sowohl für das Kernland Israel als auch für die besetzten Gebiete und er ist entsprechend auch unterschiedlich zu widerlegen. Im Kern ist er für Israel falsch, weil auch arabische Israelis mit ganz wenigen marginalen Einschränkungen nach dem Gesetz gleichgestellt sind. Was nichts am Alltags- und Behördenrassismus ändert, der allerdings nicht grundverschieden ist zum Rassismus, wie er in anderen westlichen Ländern auch traurig brutale Realität ist. In den Gebieten wiederum herrscht Israel militärisch über Menschen, die es nicht als seine Staatsbürger ansieht und die, inzwischen, zum Großteil auch nicht seine Staatsbürger sein wollen. Trotz des politischen Rechtsrucks im Israel des letzten Jahrzehnts ist der Status der Gebiete weiterhin umstritten und gilt den meisten Israelis bzw. israelischen Politikern nicht einfach als israelisches Staatsgebiet. Richtig bleibt allerdings, dass es Menschen, die in den palästinensischen Gebieten leben, aufgrund der Besatzung, aber auch aufgrund der Ausgestaltung der palästinensischen Herrschaft, die in Teilen zuständig ist für zivile Angelegenheiten, beschissen geht und zusätzlich noch, weil es stets ziemlich viel zu kritisieren gibt, wo immer es Herrschaft gibt. Der härteste Brocken, den Ben in seinem Artikel serviert, ist allerdings das schlechte alte Betroffenheitsargument, das alles andere als ein Argument ist. Es ist doch eine Sache, ob jemand betroffen ist von einer bestimmten Situation. Solange dich niemand für jüdisch hält, bist du nicht direkt vom Antisemitismus betroffen, ganz einfach. Aber das ist etwas ganz anderes als das Urteil über eine Sache. Haben Menschen, die von Antisemitismus betroffen sind, mehr Recht, wenn sie diese Ideologie kritisieren? Haben sie einen Vorsprung, was die Erkenntnis darüber angeht? Nein, sie sind vielleicht sensibler oder schneller dabei zu prüfen, ob eine Aussage antisemitisch war, aber genau diese Analyse kann jeder denkende Mensch selbst vornehmen. Es ist eine Mischung aus Denkfaulheit, die Urteile auf die Betroffenen abzuschieben und gleichzeitig ein Pörsilschein-Denken, wenn ich Betroffene, Anarchist-SternInnen, finde, die meine Position gut finden, dann kann ich ja nicht falsch liegen. Leider ist das falsch. Man sollte auch nicht den Fehler machen, andere Anarchist-SternInnen mit der Gegenposition quasi als empirischen Gegenbeweis heranzuführen. Es ist schlicht kein Argument, welchen Hintergrund jemand für ein Argument hat, ob es stimmt oder nicht. Das ist übrigens etwas ganz anderes, wenn Betroffene sich Rücksichtnahme erbitten, sich also auf einer subjektiven Ebene Unterstützung wünschen. Drittens geht oft, so auch in diesem Fall, eine ziemliche Entmündigung Betroffener mit dieser Position einher, man könne von Kurden, im Artikel ist das das zweite Beispiel, nicht erwarten, dass sie ihre Kritik korrekt formulieren. Warum eigentlich nicht? Man traut doch auch jedem anderen dem Denken mächtigen Menschen grundsätzlich Einsicht in eine falsche Überlegung zu. Und dann wäre es die Aufgabe von all jenen, die einen Fehler im Denken erkannt haben, diesen zu kritisieren. Davon unabhängig ist immer eine Kritik an der rassistischen oder sexistischen Unterdrückung einer bestimmten Gruppe immer fällig, wenn Menschen so behandelt werden, eben ganz unabhängig von den politischen Positionen einiger oder vieler dieser Gruppenmitglieder. Was ihre Positionen angeht, ist der Maßstab alleine, ob diese richtig sind, trifft ihre Kritik zu. Sind die Strukturen vernünftig, also richtig analysiert oder werden schlicht nationalistische und rassistische Urteile und Maßstäbe einer Regierung von ihren GegnerSternInnen einfach umgedreht und dann genauso nationalistisch oder rassistisch gegen die unterdrückenden Institutionen bzw. deren VertreterSternInnen gewendet? Wer dem nichts entgegenhält, die redet einer Kritikimmunisierung durch Einklagen der Solidarität das Wort. Die Boykottbewegung macht zum ganz überwiegenden Teil genau einen solchen schwerwiegenden Fehler, es wird nicht etwa gezielt gegen die Besetzung agiert, sondern die meisten Kampagnen richten sich gegen Israel, gegen israelische Produkte, gegen alles, was aus Israel kommt. Noch eines draufsetzen jene, die kulturellen und akademischen Boykott fordern, VertreterSternInnen beider Berufsgruppen wird das Bekenntnis abverlangt, dass sie sich von der israelischen Regierung und deren Politik distanzieren. Das ist ein unglaublich ungebrochener Nationalismus, der, egal in welcher Bewegung, nichts als kritisiert werden muss. Die Einmaligkeit einer solchen Kampagnenführung liegt auf der Hand, niemand schließlich fragt den türkischen Dönerhändler seines Vertrauens, wie er zu der Unterdrückung der KurdSternInnen steht. Allein weil jemand gewollt oder nicht, aber allein dank der herrschaftlichen Entscheidung eines Staates dessen Staatsbürgerschaft hat, diese Person politisch in Haftung nehmen zu wollen für die Politik eben dieses Staates, das hat nichts mit Solidarität, nichts mit guter Kritik, nichts mit Weltfriede zu tun. 1https://bdsmovement.net/cial Solidarität mit den Richtigen. Die Erwiderung von Ellen Leinwand gibt mir die Möglichkeit, meine Argumentationslinie besser und ausführlicher zu erklären, was mir in dem Artikel Boykott. Auf jeden Fall Solidarität, offensichtlich in einigen Fällen nicht ausreichend gelungen ist. Bevor ich auf die konkreten Gegenargumente eingehe, möchte ich aber kurz beschreiben, von welchem Grundverständnis ich ausgehe. Ich verstehe mich als Materialist. Das heißt für mich zum einen, dass sowohl gesellschaftliche Zustände, Entwicklungen oder auch politische Ereignisse, als auch persönliche Ansichten oder politische Aussagen materielle Ursachen haben, das heißt Ursachen in der Struktur der Gesellschaft oder der sozialen Umgebung. Zum anderen folgert für mich daraus, dass ich aus eigenem Interesse die bestehende Gesellschaft und ihre Struktur zum Besseren verändern möchte. Dafür scheinen mir die Ideen des Anarchismus am besten geeignet, weil sie sowohl das richtige Ziel, eine freiheitlich-kommunistische Gesellschaft, als auch die richtigen Mittel, zum Beispiel Selbstorganisierung, direkte Aktion, das Erproben eines hierarchiearmen Miteinanders, beinhalten. Mein Aktivwerden und mein Formulieren von Kritik oder Solidarität richten sich, so gut ich es eben hinbekomme, nach diesem Wunsch nach Veränderung und sind kein Selbstzweck. Das klingt alles ziemlich abstrakt und muss es vorerst noch bleiben, was daraus konkret folgt, wird hoffentlich im Folgenden deutlich. Nochmal zu den 3 DS. Der erste von Ellen Leinwands großen Kritikpunkten, zur Frage, was BDS wirklich will, kann ich nichts mehr besteuern, besteht darin, dass ich mich mit der Theorie der 3 DS nicht inhaltlich auseinandergesetzt habe. Ich bin immer noch der Ansicht, dass sich diese Theorie durch den Hintergrund ihrer Entstehung selbst ins Abseits stellt. Aus den gleichen Gründen, aus denen man die 3 DS nicht verwenden sollte, greifen radikale Antifaschist-SternInnen nicht auf die Extremismus-Theorie zurück. Eine Theorie, die von konservativen Politikwissenschaftlern entwickelt und von konservativen Politiker-SternInnen propagiert wurde, um jegliches mehr oder weniger radikale linke Gedankengut mit dem Faschismus gleichzusetzen und damit in schlechtes Licht zu rücken. Trotzdem, und darin stimmt die Kritik, ist das kein Hindernis, diese Theorie zu analysieren. Die Unterschiede zwischen dem 3D-Test und der Definition des israelbezogenen Antisemitismus durch das EMUG 1 sind riesig. Ich möchte sie anhand der 3 Schlagworte deutlich machen. Doppelstandards, die entscheidende Frage bei diesem Begriff ist, mit welchen anderen Staaten Israel verglichen wird, denn für Doppelstandards braucht es 2 Seiten, die verglichen werden. Marcos nannte dafür Staaten des Nahen Ostens, während Scheransky in dem verlinkten Originaltext China, Iran, Kuba und Syrien vor dem Bürgerkrieg als Beispiele anführte. Es wäre meiner Ansicht nach sehr zynisch, das Bombardement des Gaza-Streifens damit zu rechtfertigen, dass arabische Diktatoren wie Assad das Gleiche tun. Die genannten Staaten sind also, wie dieses überspitzte Beispiel zeigt, nicht gerade diejenigen, mit denen Israel verglichen werden sollte. Zudem, selbst orthodoxe Anti-Imperialist-SternInnen kritisieren nicht nur israelische Kriege und die israelische Besatzung, sondern sind ebenso solidarisch mit der kurdischen Befreiungsbewegung und antiimperialistischen Bewegungen in Lateinamerika, kritisieren deutsche Rüstungsexporte und Kriege ebenso wie solche der USA und manchmal sogar nicht-westliche Staaten für ihre imperialistische Politik. An Israel allerdings strengere Standards anzulegen, als an alle anderen demokratischen Staaten, so die Definition des EMUG, dürfte meiner subjektiven Einschätzung nach Nazis vorbehalten sein. 2. Delegitimierung, wie schwammig dieser Begriff ist, will ich an einem Beispiel erläutern, wenn jemand für die Einstaatenlösung plädiert, also dafür, dass alle Israelis und Palästinenser SternInnen in einem säkularen und demokratischen Staat in den Grenzen des heutigen Israels und Palästinas friedlich zusammenleben sollen, weil er Stern sie die Zwei-Staaten-Lösung für nicht mehr realisierbar oder wünschenswert hält, ist das nicht antisemitisch. Und zwar, obwohl es den Staat Israel in seiner jetzigen Form in Frage stellt. Es ist für Anarchist-SternInnen eine Binsenweisheit, zwischen Staaten und ihrer Bevölkerung zu unterscheiden. Auch das EMUG trifft diese Unterscheidung, wenn es als antisemitisch definiert, das Recht des jüdischen Volkes auf Selbstbestimmung abzustreiten. Scheransky trifft diese Unterscheidung nicht, für ihn ist, den Staat Israel abzulehnen gleichbedeutend damit, das jüdische Volk und die jüdische Religion abzulehnen. Das mag oft stimmen, aber eben nicht immer. Dämonisierung, diese Metapher, denn die wenigsten bezeichnen Israel wörtlich als Dämon, ist von den Schlagwörtern das ungenaueste. Denn wo zieht man die Linie zwischen Dämonisierung und rhetorisch überspitzter Kritik? 3. Das EMUG verwendet den Begriff daher nicht, sondern liefert 2 konkrete Beispiele, das Verwenden traditioneller antisemitischer Symbole sowie den Nazi-Vergleich. Dass die 3Ds sich auch noch gegenseitig bedingen, zum Beispiel, Doppelstandards führen zu Dämonisierung, diese beinhaltet bereits eine Delegitimierung, macht sie nicht besser. Denn das bedeutet dann in der Praxis, wenn eines der Kriterien erfüllt scheint, scheinen es die anderen beiden irgendwie auch. Man vergewissert sich also einer bereits vorhandenen Einschätzung dazu, ob eine Aussage antisemitisch ist oder nicht, wirklich definiert wird das dagegen überhaupt nicht. Infolge dieser schwammigen Begriffe ist es dann verdammt schwer, nicht antisemitisch zu sein. Es ist zum Beispiel unmöglich zu beweisen, dass der Begriff der Apartheid nicht als Dämonisierung zu verstehen ist, wenn es dafür keine allgemein anerkannte Grenze gibt. Nach Definition des EMUG wäre, um beim Beispiel zu bleiben, das Verwenden des Begriffes alleine jedoch nicht antisemitisch, auch wenn es natürlich in einem antisemitischen Zusammenhang geschehen kann und dann anders eingeschätzt werden muss. Wenn man sich dessen bewusst ist, landet man wieder unweigerlich beim Anfang der Kritik, nämlich beim Entstehungshintergrund und Verwendungszweck des 3D-Tests. Was ändert Betroffenheit? Nur kurz und um Missverständnissen vorzubeugen, ich habe den Begriff der Betroffenheit nie im emotionalen Sinn verwendet. Meine Gedanken hinter der Argumentation waren die folgenden. Erstens halte ich es für unmöglich, soziale Kämpfe oder Konflikte jeglicher Art stellvertretend für andere zu führen bzw. zu lösen. Das müssen eben jene tun, die von ihnen betroffen und an ihnen beteiligt sind. Ich glaube zudem, dass oberflächlich als ethnisch, kulturell oder religiös erscheinende Konflikte in der Regel ihre Ursachen in verschiedenen Formen von Unterdrückung haben und deshalb nur durch verschiedene soziale Kämpfe gelöst werden können, zum Beispiel durch Klassenkampf, den Kampf gegen das Patriarchat oder den Kampf für Selbstverwaltung, und zwar meist nicht durch einen solchen Kampf alleine. Außenstehenden bleibt in solchen Kämpfen nur das Mittel der Solidarität. Die als erstes naheliegenden AdressatsternInnen von Solidarität sind Menschen, Gruppen, die von dem entsprechenden Konflikt betroffen sind. 4 und dazu noch unsere Vorstellungen von Zielen und Mitteln teilen, wenn sie auch nicht die einzigen möglichen AdressatsternInnen sind. In diesem Fall wären das israelische und palästinensische AnarchiststernInnen. Wenn wir ihnen nun Solidarität zuteilwerden lassen wollen, wäre es aber logischerweise sinnvoll, sie zu fragen, und zwar, was für eine Form der Solidarität sie sich wünschen und welche nicht. Was wir bedenken müssen, wenn wir uns zu dem Konflikt positionieren. Usw. Zweitens ist Solidarität kein Akt der Selbstvergewisserung und sollte nicht auf der Projektion der eigenen Vorstellungen auf die Kämpfe und deren Produkte woanders basieren. Im Gegenteil, weil ich, wie Bakunin sagte, nur wirklich frei sein kann, wenn alle Menschen auch frei sind, ist Solidarität ein notwendiges Mittel zum Erreichen einer freieren und gerechteren Gesellschaft. Der israelische Militarismus und die israelische Besatzung des Westjordanlands leisten ihren, ob großen oder kleinen, Beitrag am Erhalt der herrschenden Ordnung, die AnarchiststernInnen beseitigen möchten, und müssen deshalb früher oder später weg. Um es an einem anderen Beispiel deutlicher zu machen, der Krieg Erdogans gegen die kurdische Befreiungsbewegung betrifft die europäische Abschottungspolitik gegen Geflüchtete ebenso wie die Außenpolitik anderer westlicher Staaten in Bezug auf den Bürgerkrieg in Syrien. Und auch die deutsche Rüstungsindustrie verschwindet so schnell nicht von der Bildfläche, solange die Türkei eifrig Nachschub an Waffen bestellt. Weil Solidarität also nichts ist, für das man sich gemütlich einfach so entscheiden kann, sondern eine Notwendigkeit, deshalb wäre es auch zu wenig, sie nur denjenigen zukommen zu lassen, die einer Meinung mit uns sind. Ich habe in meinem ersten Artikel anhand der kurdischen Bewegung rote Linien formuliert, ab denen Solidarität nicht mehr zielführend, sondern kontraproduktiv wäre, Kampf gegen die Türken anstatt gegen das türkische Regime, unkritisches Abfeiern von gewaltsamen Aktionen der PKK oder der Organisation als Ganzes. Ich bin der Ansicht, dass diese Herangehensweise sinnvoll, weil pragmatisch ist, und als Anarchist-SternInnen arbeiten wir auch hier und jetzt mit anderen Akteur-SternInnen zusammen, bei denen wir Abstriche in ideologischer Reinheit machen müssen. Aber warum ist sie auch aus dem Gesichtspunkt unserer Theorie richtig? Weil drittens auch Meinungen und politische Standpunkte auf sozialen Umständen und verschiedenen Erfahrungen basieren, muss man sich darauf einstellen, dass andere Menschen öfters mal andere Meinungen haben. Das bedeutet ganz und gar nicht, anderen kein eigenes, richtiges Denken zuzutrauen. Wenn eine Person erfährt, dass in ihrer Heimatstadt Jugendliche auf offener Straße erschossen werden und selbst nach ihrem Tod nicht geborgen werden können, und diese Person dann auf Demos gegen den Krieg Kindermörder Erdogan ruft, dann ist das natürlich Ergebnis einer subjektiven Sicht, meiner Meinung nach einer verständlichen. Aber die Sicht des Stern der Anarchist Sternin, der Stern, die diese Demo beobachtet und daraufhin beurteilt, ist deswegen nicht weniger subjektiv. Auch wir schweben nicht über den Dingen, sondern sind geprägt von einer Gesellschaft, ihren Konflikten und unseren sozialen Kämpfen darin. Unsere eigene Rolle. Solange wir uns unserer Subjektivität nicht bewusst werden, wird das mit der Solidarität nichts. Solange wir uns zum einen als neutralen Schiedsrichter sehen, dem andere, die unsere Solidarität wollen, gerecht werden müssen, werden wir nur denjenigen gegenüber solidarisch sein, auf die wir unsere eigenen Wünsche und Vorstellungen projizieren können, Zapatistas, Rojava, vielleicht noch Nuit Debu, und das war's dann. Und solange wir zum anderen unsere Solidarität nicht als Mittel verstehen, unserer eigenen Befreiung näher zu kommen, solange wird auch die Wirkung eher bescheiden sein. Um das an einem Themenfeld deutlich zu machen: Die Regierung der BRD nutzt Waffenexporte, um ihren globalen Einfluss zu sichern. Verbündete Staaten können Waffen kaufen und danach damit bombardieren, wen sie wollen. Außerdem nutzen Waffenexporte dem Aufrechterhalten des eigenen Militarismus, denn die deutsche Rüstungsindustrie könnte ohne Exporte kaum überleben, so kann sich die Bundeswehr immer wenn nötig mit deutschen Waffen bester Qualität ausrüsten. Diese Militarisierung befriedet auch im Inneren, allein schon, weil junge Menschen mit schlechten Jobaussichten eine Karriere bei der Bundeswehr untergejubelt bekommen. Es ist also in unserem Interesse, dass Deutschland möglichst keine Waffen mehr exportiert, und deren Ablehnung nicht nur eine moralische Frage. Unsere Solidarität sollte also denjenigen gelten, die unmittelbar unter deutschen Waffenexporten leiden, weniger denen, die ideologisch auf unserer Seite stehen. Aber de facto geschehe das bei einer Kampagne gegen Waffenexporte bereits genauso, denn weniger Waffenexporte zum Beispiel nach Saudi-Arabien helfen ja allen auf der arabischen Halbinsel, die dann weniger leicht bombardiert oder deren Aufstände weniger leicht überrollt werden können, ganz unabhängig von ihrer Weltanschauung. Wenn eine solche Kampagne gegen Waffenexporte als internationale Solidarität verstanden wird, ist es eben auch sinnvoll, mit jenen, die von ihr profitieren, in einen Austausch zu treten. Konkret zum Beispiel mit möglichen Anarchist-SternInnen auf der arabischen Halbinsel, aber nicht nur, vielleicht auch einfach mit Zivilist-SternInnen im Jemen oder Opfern politischer Repression in Bahrain. Das Ganze ist ein Beispiel, um meine Argumentation zu erklären und die Diskussion vielleicht in eine bestimmte Richtung zu lenken. Die anarchistische Bewegung muss Prioritäten setzen und dementsprechend sich für oder gegen gewisse Solidaritätsprojekte entscheiden. Was sich aber meiner Meinung nach ändern muss: Solidarität erstreckt sich für die FDA, aber damit stehen wir keineswegs alleine da, fast nur auf Erklärungen schreiben und manchmal Spende sammeln. Die Welt, in der wir leben, ist wirklich schon sehr vernetzt und zumindest viele deutschsprachige Anarchist-SternInnen auch vergleichsweise mobil. Wir sollten uns wirklich einmal Gedanken machen, wie neben internationaler Vernetzung auch internationale Solidarität ausgebaut werden kann. Darüber nachzudenken, wen man boykottieren muss, ist meiner Meinung nach der falsche Weg. Denn faktisch boykottieren wir ja schon fast alle. Denn wer, außer den, eher wenigen, Anarchist-SternInnen und ein paar Projekten und Protestbewegungen, die uns inhaltlich nahestehen, bekommt schon unsere Solidarität. Viel wichtiger wären Gedanken darüber, welches Themenfeld, welche Gruppe in welcher Region oder welches Projekt ein Schwerpunkt intensiverer Solidarität sein könnte, und zwar wie oben beschrieben aus unserer eigenen Position heraus. Waffenexporte gerade in die Länder des Nahen Ostens wären meiner Meinung nach ein Thema, das sich aufdrängt. Aber in einer möglichen Diskussion entstünden sicher auch viele andere gute Vorschläge. Hoffentlich führen wir sie. 1 European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, beide in Gaidav Nummer 65, Seite 20 nachzulesen. 2 Wenn man zum Beispiel Israel für den vorhandenen Rassismus gegenüber Araber-SternInnen kritisiert, die Ungleichbehandlung von Ausländern in Deutschland dagegen normal findet. 3 Ist es zum Beispiel Dämonisierung, die Mauer im Westjordanland mit der Berliner Mauer zu vergleichen? Ich wüsste nicht, nach welchen Kriterien solch eine Frage diskutiert werden sollte. 4 Und die damit automatisch an den sozialen Kämpfen beteiligt sind, denn egal wie sehr man es versucht, niemand kann sich einfach aus solchen Kämpfen heraushalten und über den Dingen schweben. Geschichte. Und worauf stellst du deine Sache? Zum 210. Geburtsjahr von Johann Kaspar Schmidt alias Max Stirner. Von Jens Störfried. Die nur so halbrunde Zahl an Jahren möchte ich zum Anlass nehmen, einige Gedanken zu äußern, die mich beim Lesen von Max Stirner inspiriert haben. Genauer genommen war es nicht nur Stirner alleine, sondern auch seine Interpretation durch Saul Newman I, die ich für die Entwicklung aktueller anarchistischer Theorien sehr wichtig finde. Jawohl, anarchistische Theorien, 2 In diesem Beitrag soll es jedoch nicht darum gehen, den Lebensweg Stirners nachzuzeichnen, seine Rezeptionsgeschichte darzustellen oder seinen Einfluss zu bestimmen. Wer sich dafür interessiert, wird an verschiedenen Stellen fündig. 3 Hier ist also auch nicht der Platz für eine Einführung in die Gedanken Stirners, sondern es handelt sich um einige Gedanken zu ihm. Der Missbrauch Stirners durch neurechte Anarchokapitalist-SternInnen. Entscheidend an dieser Stelle ist, dass er als konsequenter Individualist anarchistisches Denken stark beeinflusst hat, auch wenn er sich selbst wohl nicht als Anarchist sah und sich gleichzeitig viele Anarchist-SternInnen von ihm distanzieren würden. Eine lockere und positive Bezugnahme auf Stirner steht vor dem großen Problem der Verwendung seiner Gedanken durch Rechtsliberale bis hin zu sogenannten Anarchokapitalist-SternInnen. 4 Die Zeitschrift Eigentümlich Frei ist dafür im deutschsprachigen Raum repräsentativ. Sie stellt neben der klar völkischen Zeitung Sezession und der Jungen Freiheit eines der wichtigsten Publikationsorgane der neuen Rechten, also der im weiteren Sinne modernisierten faschistischen Bewegung dar. Wesentlich für Autor-SternInnen aus diesem Spektrum ist ihre Kritik und die Bekämpfung aller emanzipatorischer Errungenschaften. Sei es in den Feldern des Queer, Feminismus, der LGBT-Bewegung, der sogenannten Menschenrechte, der Thematisierung des europäischen Postkolonialismus, der Relativierung bzw. Veränderung des Nationalismus durch die Globalisierung oder auch der letzten Rudimente des konservativ-paternalistischen Sozialstaates. Diese sozialen und politischen Rechte für Gruppen und Einzelne mussten durch den Druck von politischen Bewegungen vom Staat gewährt werden. Aus diesem Grund sehen sowohl ULTERA-Kapitalist-SternInnen als auch völkische Nationalist-SternInnen eine linksgrüne Meinungsdiktatur herrschen. Diese hätte sich in den staatlichen Institutionen und Gesetzgebungen niedergeschlagen, welche sie bekämpfen, wodurch sie sich unter anderem in Form der AfD als rechtspopulistische Kraft etablieren konnten. Dabei ist die konformistische, reaktionäre und gewalttätige Rebellion der bürgerlichen Individuen durchaus Zeichen dafür, dass Menschen sich gegängelt, gemaßregelt und ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen. Stirner als Ideologe des bürgerlichen Individualismus. Vor dem Hintergrund dieser aktuellen Phänomene, die aber so neu nun auch wieder nicht sind, ist es spannend, der Frage nachzugehen, welche Form des Individualismus nun Stirner im Sinne hatte. Wenn es stimmt, dass er einfach nur den bürgerlichen Individualismus auf die Spitze treibt, wie Karl Marx behauptet, 5, auch wenn er unterschlägt, dass seine eigenen theoretischen Entwicklungen gerade durch die Auseinandersetzung mit Stirner zustande kamen, dann müsste er konsequenterweise heute von Anarchist-SternInnen verworfen werden. Der Anarchismus geht nämlich davon aus, dass Menschen stets durch gesellschaftliche Verhältnisse geformt werden und immer schon mit anderen in Beziehungen stehen, anstatt abstrakte, isolierte und selbstbezügliche Monaden zu sein, wie liberale Denker sie zeichnen. Deswegen erfahren Anarchist-SternInnen die Welt auch nicht so, dass andere lediglich ihre Freiheit einschränken würden. Stattdessen geht es ihnen um die Befreiung aller Menschen, um den Abbau aller Herrschaftsverhältnisse, die uns ja gerade erst als vereinzelte Menschen gegeneinander in Konkurrenz- und Bewertungsverhältnisse setzen. Nach meiner Meinung wollte Stirner genau dies thematisieren, wenn er überdeutlich davor warnt, dass Einzelne sich verschiedensten abstrakten, kollektiven und Ideologien, fixen Ideen, unterordnen sollen, die ihnen ihren jeweiligen Status, Wert und ihren Platz in der Gesellschaft zuweisen und diesen ausweglos erscheinen lassen. Die Kirchen, Staaten, Kapitalist-SternInnen, aber auch politische Parteien, also Herrschaftsinstitutionen im Allgemeinen, bedienen sich verschiedener Herrschaftsideologien, beispielsweise Religion, Nationalismus, Humanismus, Rassismus, um ihre jeweiligen Interessen gegen jene der Einzelnen durchzusetzen. Sie alle behaupten, die Einzelnen hätten höheren Idealen wie der Sache Gottes, der Nation, des Volkes oder auch der Menschen zu dienen, damit sie durch ihre Aufopferung von ihnen einen Wert erhalten. Ihre jeweils eigenen, egoistischen Interessen, ihre Fähigkeiten, Bedürfnisse und individuellen Seinsweisen sollen nichts gelten, werden als schlecht und gemeinschaftsgefährdend angesehen und müssten deswegen unterdrückt werden. Während die Kritik der Religion, beispielsweise durch Ludwig Feuerbach, im Zuge der Aufklärung selbst in deutschsprachigen Ländern an Raum gewann, erkannte Stirner eine totalitäre Gefahr darin, dass sich gerade durch den Humanismus eine neue Herrschaftsideologie etabliert. Durch sie wird Herrschaft wesentlich perfekter, weil sie noch stärker in die Individuen hinein verlagert wird. Wenn auch die meisten Sozialist-SternInnen und Anarchist-SternInnen behaupteten, dass ihre Ideologien unangreifbar seien, da sie ja dem Fortschritt der Menschheit im Allgemeinen, also der Sache des Menschen, dienen würden, kann dagegen wohl kaum ein Einwand erhoben werden. Der Individualismus Stirners, das heißt seine vehemente Betonung der Bedeutung einzelner Menschen, war allen ein Dorn im Auge, was sich an den zahlreichen Kritiken an ihm zeigt. Gesellschaftsveränderung versus Veränderung der Einzelnen. Jedoch ist es keineswegs so, dass es Stirner um bürgerliche Individuen wie im oben dargestellten Sinn ging, nach dem Motto, mir darf niemand in mein Privatleben hineinreden. Vielmehr schrieb er unter anderem, weil es kaum jemand entgehen kann, dass die Gegenwart für keine Frage einen so lebendigen Anteil zeigt, als für die soziale, so hat man auf die Gesellschaft besonders sein Augenmerk zu richten. Ja, wäre das daran gefasste Interesse weniger leidenschaftlich und verblendet, so würde man über die Gesellschaft nicht so sehr die Einzelnen darin aus den Augen verlieren und erkennen, dass eine Gesellschaft nicht neu werden kann, solange diejenigen, welche sie ausmachen und konstituieren, die Alten bleiben. 6. Es könnte gesagt werden, trotz Stirners Individualismus sieht er hier auch die Entwicklung der Gesellschaft und insbesondere die Aktualität der sozialen Probleme als wichtig an. Dies wäre aber eine verkürzte Interpretation. Was Stirner hier meint ist, dass es die sozialen Probleme der Gesellschaft zu lösen gilt, eben damit die Einzelnen jeweils ein besseres und freieres Leben führen und ihre jeweilige Individualität, die sie als Menschen auszeichnet, entfalten können. Es geht ihm also darum, gesellschaftliche Verhältnisse, ich würde sagen, grundlegend, zu verändern, was nicht mittels Wunschdenken, sondern durch politische Auseinandersetzungen geschieht. Worauf die Betonung in seinem Denken liegt, ist, dass qualitative gesamtgesellschaftliche Veränderungen nicht dadurch möglich werden, dass beispielsweise sozialistische Parteien und Organisationen, mit progressiven Ansprüchen und humanistischen Ideologien, politische Macht erlangen und ihre jeweiligen Programme durchsetzen. Die Geschichte zeigt, dass politische Revolutionen nie von sich aus neue Menschen hervorgebracht haben. Der Wahnsinn, diese durch proletarische Diktaturen zu schaffen, mündete dagegen stets darin, GegnersternInnen, Andersdenkende und vor allem auch interne AbweichlerSternInnen auszugrenzen, einzusperren und in Umerziehungslager zu stecken, um ihren psychischen Widerstand zu brechen. Soll sich die Gesellschaft insgesamt, das heißt, sollen sich die gesellschaftlichen Verhältnisse, grundlegend verändern, braucht es Veränderungen der Menschen, welche dafür nicht die Alten bleiben können. Somit wird auch verständlich, warum sich Stirner mit der Frage der Bildung von Menschen, das heißt ihrer Prägung und Formung durch gesellschaftliche Vorstellungen und konkrete andere Menschen, beschäftigte, was unter anderem den libertären Pädagogen Ulrich Klemm inspirierte. Statt mittels Erziehung schon kleine Menschen in die begrenzten Normen, Denkweisen, Beziehungsformen, Gefühls- und Handlungsmuster hineinzuzwängen, gestand Stirner allen Menschen zu, dass sie eigene Interessen haben und diese es wert sind, beachtet zu werden. Im Gegensatz zu vielen der frühen Anarchist-SternInnen behauptete er aber nicht, dass Menschen und ihre individuellen Interessen von Natur aus gut seien, wären da nicht die blöden Herrschaftsinstitutionen, welche sie in ihren Bestrebungen schlecht machen würden. Stirner kritisiert hingegen Moralvorstellungen aller Arten, weil er diese immer an die Interessen abstrakter Kollektive geknüpft sieht, anstatt an grundsätzlich berechtigte egoistische Neigungen, Bedürfnisse und so weiter. Daraus folgt aber nicht, dass niemand der Stern dem anderen in ihr Stern sein Leben hineinreden darf oder sollte. Es geht darum, dass die Vorstellungen darüber, was als gut oder schlecht zu bewerten ist, nicht von irgendwelchen ideologisch-moralischen Herrschaftsinstanzen gesetzt werden, dann in Gesetze gegossen und als psychische Zwänge verinnerlicht werden sollen, oder gar müssten. Einzelne Menschen können stattdessen selbst ihre Vernunft und Empathie entwickeln und die Fähigkeiten erlernen, mit denen sie auf gleichberechtigte Weise und in freien Vereinbarungen ihre Leben gemeinsam regeln wollen. Im Sinne Stirners kann dies aber niemals geschehen, wenn ihnen einfach andere Wertvorstellungen vorgesetzt oder sie ihnen gar aufgezwungen werden. Vielmehr können die Einzelnen, Vorstellungen einer freien Gesellschaft aus freien und selbstbestimmten Menschen stückweise selbst entwickeln und sich mit vielen kleinen Schritten und vor allem in der gemeinsamen Auseinandersetzung darüber selbst verändern. Diese Art von Selbstveränderung geschieht dann aber nicht auf der Grundlage der Moral und des schlechten Gewissens, wie im liberalen oder konservativen Bürgertum, sondern durch die Einsicht darin, dass Menschen tatsächlich in der Lage sind, solche emanzipierenden Erfahrungen zu machen. Mit diesem Gedanken kann der Widerspruch zwischen Einzelnen und Gemeinschaften überwunden werden und damit steht Selbstveränderung nicht gegen gesamtgesellschaftliche Veränderung. Beides hat unmittelbar miteinander zu tun. Darum bin ich mir ziemlich sicher, dass Stirner eben auch Letztere angestrebt hat, auch wenn er sich mit seiner Perspektive auf die Einzelnen konzentrierte und seine Kritik deswegen einen erfrischend nihilistischen Beigeschmack aufweist. Stirners Gedanken als bedeutender Beitrag zu emanzipatorischem und anarchistischem Denken. Im Grunde genommen klingt das alles nicht so spektakulär. Das ist es auch nicht, weil es sich um Erfahrungen handelt, die Menschen mit ähnlichen Ideen tatsächlich immer wieder machen. Wahrscheinlich entwickeln viele von uns Gedanken darüber, wie sie sich jeweils individuell verändern können und trotzdem das große Ganze im Blick behalten, anstatt zu glauben, sie seien ach so besondere und unverstandene BürgersternInnen. Genauso denken viele darüber nach, wie sie die gesellschaftlichen Verhältnisse und Beziehungen, entgehen Herrschaftsvorstellungen und Interessen, sozial und vernünftig gestalten können. Und wie sie grundsätzliche Veränderungen bewirken können, indem sie in ihrem unmittelbaren Umfeld anfangen, ihre Handlungsspielräume zu nutzen und auszuweiten. Solche Überlegungen kommen aber nicht von irgendwoher, sondern beruhen auf den Erfahrungsschätzen, welche in politischen Bewegungen gesammelt und in Auseinandersetzungen weiterentwickelt wurden. Lange bevor es totalitäre sozialistische Staaten und autoritäre Parteiapparate gab, die den Anspruch hatten, gewaltsam neue Menschen zu schaffen und sie zu ihrem Glück zu zwingen, leistet Stirner durch die Betonung der Bedeutung der Einzelnen und seine Kritik an der Forderung der Unterwerfung der Einzelnen unter abstrakte Kollektive einen bedeutenden Beitrag für die Entwicklung emanzipatorischen und anarchistischen Denkens. Seins Weisen der besonderen Art. Die Subjektivität, welche Stirner anstrebt und thematisiert, ist durch die fundamentale Abwehr aller zugemuteten Ansprüche eben nicht die Affirmation des bürgerlichen, isolierten, selbstbezüglichen und konkurrierenden Individuums. Stattdessen geht es ihm um das Offenhalten der Möglichkeiten, die unsere jeweiligen Seinsformen in den entsprechenden gesellschaftlichen Verhältnissen und sozialen Umfeldern, in denen wir leben, bieten. Weil wir alle, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise, unsere Potenziale in der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung nicht entfalten können, kann dies zum Ausgangspunkt von Widerstand und emanzipierendem Handeln führen. Anstatt unser Wertgefühl von dem uns zugewiesenen Platz in abstrakten Kollektiven zu ziehen, ist es möglich, erstmal auf uns selbst zu schauen. In uns selbst sind jeweils verschieden gelagert Herrschaftsbeziehungen verwurzelt, die alles durchziehen. Wagen wir das Gedankenexperiment, zu schauen, was ohne diese da wäre, könnten wir zunächst zu dem Ergebnis kommen, dass da nichts wäre. Nichts, außer dem, wie wir geprägt, geformt und zugerichtet wurden. An diesem Nullpunkt aber könnten wir feststellen, dass da doch schon eine Menge ist, was uns auszeichnet und wodurch wir eben nicht einfach nur Produkte oder Opfer der Verhältnisse sind, sondern mit den Widersprüchen und Zumutungen immer schon irgendwie umgehen. So schreibt Stirner, hat Gott, hat die Menschheit, wie ihr versichert, Gehalt genug in sich, um alles in allem zu sein, so spüre ich, dass es mir noch weit weniger daran fehlen wird, und dass ich über meine Leerheit keine Klage zu führen haben werde. Ich bin nicht nichts im Sinne der Leerheit, sondern das schöpferische Nichts, das Nichts, aus welchem ich selbst als Schöpfer alles schaffe. 7. Das klingt erstmal nach gefährlichem Größenwahn, Lanitz, CHE und Idealismus, wie es Marx, absichtlich, falsch verstanden hat. Weil es sich aber offensichtlich um reine Polemik, um bewusste Provokation handelt, verstehe ich Stirner materialistisch so: Selbstverständlich sind wir ganz und gar durch Herrschaftsverhältnisse und Ideologien und unsere konkreten Lebensumstände geprägt. Staaten, Religionen, Nationen, Parteien, Popstars, Spitzensportler, SternInnen, Familienangehörige, wer und was auch immer, behaupten, dass wir sie unbedingt bräuchten, dass wir ohne sie rein gar nichts wären. Das ist aber objektiv Schwachsinn, denn natürlich existieren wir als gesellschaftliche Wesen auch ohne sie. Eben weil wir als Einzelne auch Gesellschaft sind und diese bilden. Deswegen sind wir weder gut noch schlecht, sondern einfach widersprüchliche und begrenzte Menschen, die anderen gut tun oder sie auch verletzen können, die besondere Erfahrungen gemacht und damit individuelle Umgangsformen gefunden haben, die ihr Leben nicht für sich alleine gestalten können und wollen, aber es ebenso immer wieder anstrengend finden, sich mit anderen auseinanderzusetzen und zusammenzutun. Es spricht überhaupt nichts dagegen, uns in Gruppen zusammenzuschließen und gemeinsam unsere Leben und Umfelder zu gestalten. Allerdings kann die Frage gestellt werden, ob wir Wege finden, dies weitestgehend freiwillig und gleichberechtigt zu tun. Und, mit Stirne nochmal zugespitzter, ob wir, auf welche Weisen auch immer, nicht doch Kollektive einrichten und Ansprüche formulieren, denen sich Einzelne unterordnen sollen oder denen sie sich unterordnen wollen, um ihr Wertgefühl daraus zu ziehen. Freier werdende Menschen haben es dagegen immer weniger nötig, sich selbst unterzuordnen oder anderen dies nahezulegen, sondern entwickeln die Fähigkeit, ihre jeweiligen Seinsweisen zumindest immer ein Stück gemeinsam mit anderen selbst zu gestalten und sich somit auch emanzipatorisch zu verändern. Schluss. Somit wird, denke ich, deutlich, dass, wenn meine Interpretation als plausibel angesehen wird, Stirners Überlegungen eigentlich kaum etwas mit verkürzt individualistischem Ansätzen der rechten Anarchokapitalist-SternInnen gemein haben. Diese griffen ihn nur auf, weil er konsequenter Individualist war und den Egoismus gefeiert hat. Dabei verstehen sie aber nicht, dass Stirners Individualismus und Egoismus eben nicht bedeutet, sich gegen andere durchzuboxen, der tollste Hecht zu sein und die eigenen Minderwertigkeitsgefühle durch Aggressionen gegen Schwächere und andere zu kompensieren. Wenn wir uns von herrschenden Vorstellungen schrittweise emanzipieren, müssen wir uns immer weniger zu diesen in Konkurrenz setzen, vergleichen und unsere eigene Wertigkeit aus der Unterwerfung unter abstrakte Kollektive ziehen. Wir können sie in gelingenden Beziehungen zu konkreten Menschen finden, indem wir diese sein lassen, wie sie nun einmal geworden sind. Darauf aufbauend können wir und gemeinsam die Gesellschaft verändern. 1 Saul Newman, From Bakunin to Laken, Plümu, UK 2007-2001. 2 Ich denke, einerseits gibt es anarchistische Theorien, andererseits ist es wichtig für eine politische Bewegung, auch eigene Theorien zu entwickeln. Damit sind aber weder vorrangig oder gar allein Bücherwissen und Uni-Studium gemeint, sondern alle Weisen, wie wir uns kritisches und emanzipatorisches Denken und Wissen aneignen, was wir damit machen und wie wir es weiter vermitteln. Wenn es anarchistische Theorien gibt, sind diese deswegen nichts Abstraktes, Abgehobenes, sondern für sich selbst Praxis, die Bewegung inspirieren, ihnen Reflexion und Weiterentwicklung ermöglichen kann. Alle Anarchist-SternInnen beziehen sich bewusst oder unbewusst, immer zum Teil auch auf Theorien. Die Frage ist, was sie damit machen. 3 John Henry Mackay, Max Stirner. Sein Werk und sein Leben, Berlin 1914. Bernd Kast, Der Einzige und sein Eigentum. Ausführlich kommentierte Studienausgabe, Freiburg 2009. Maurice Schumann, Radikale Individualität, zur Aktualität der Konzepte von Marquis de Sade, Max Stirner und Friedrich Nietzsche CHI, Bielefeld 2011 und so weiter. 4 Es gibt politische Strömungen, die sich als anarchokapitalistisch bezeichnen. Gerade im Internet sind Vorstellungen der kompletten Organisierung der Gesellschaft durch den Markt relativ weit verbreitet. Meiner Ansicht nach hat dies rein gar nichts mit Anarchismus zu tun, so wie ich ihn verstehe. Trotzdem ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wo diese Gedanken herkommen und es auch Schnittpunkte zu einigen Strömungen, Vertretern des Anarchismus gab und gibt. 5 Karl Marx, Marx-Engels Werke, Band 3, Seite 101 bis 168. 6 Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, Stuttgart 2008, Seite 231. 7 Max Stirner, Der Einzige und sein Eigentum, Stuttgart 2008, Seite 5.